30. Der Palast weicht dem Schloss. Berlin Mitte. Verschwunden 2008. Es gibt diese Bilderserie. Darauf sieht man den Rohbau eines Hauses. In Etagen gegossenen Beton, 5 Stockwerke hoch. Obenauf sitzt eine Krone aus Stahl. Mit jedem Bild wird das Gebäude weniger. Zwischen mehreren Betontürmen sieht man ein Gerippe aus Stahlträgern, bis der Stahl ganz verschwunden ist. Dann werden auch die Betontürme eingerissen. Es ist Dezember 2008, als der Palast der Republik aufhört zu existieren. Mit dem Palast der Republik verschwand ein Gebäude, das einst zukunftsweisend war und von dem viele Menschen glaubten, dass es das auch weiterhin sein könnte. An seiner Stelle thront heute der Fassadennachbau eines historischen Schlosses. Es sind ähnliche Vorgänge wie beim Abriss der Universitätskirche St. Pauli in Leipzig, nur dass in Berlin nicht Politiker in gleichgeschalteten Medien versuchten, die Meinung der Bürger zu beeinflussen, sondern kapitalstarke Lobbygruppen mit plakativen Kampagnen. Die Geschichte des Palasts der Republik begann mit Erich Honecker, der 1971 Generalsekretär des Zentralkomitees der SED wurde. In den 50ern hatte man schon ein Regierungshaus bauen wollen. Ein Hochhaus als Symbol für den Staat, der hoch hinaus wollte. Mit Honecker wurden die Planungen wieder aufgenommen. Allerdings nun in Anlehnung an die Volkshäuser der Arbeiterbewegungen. Das waren Kulturzentren, die allen Menschen offen standen. Dort gab es Kultur, Theater, Konzerte und Kunst für jedermann. Aber auch Räume für Diskussionsrunden, Restaurants und Kneipen. Honeckers Vision war solch ein Haus des Volkes, in dem aber auch ein Sitzungssaal für das Parlament untergebracht sein sollte. Ein Multifunktionsgebäude. Neben dem Sitzungssaal sollte es einen zweiten Saal mit bis zu 5000 Plätzen geben. Dazu diverse Restaurants, Freizeit- und Sporteinrichtungen. Das neue Regierungshaus sollte auf dem Platz entstehen, wo man 1950 die Ruine des historischen Stadtschlosses der preußischen Herrscher gesprengt hatte. Der große Schlossplatz hieß mittlerweile Marx-Engels-Platz. An ihm waren bereits 64 das Staatsratsgebäude und 67 ein Gebäude für das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten errichtet worden. Schon im Mai 73 machte man die Pläne öffentlich für das neue Symbol, das man Palast der Republik nannte. Bereits im Sommer begannen die Baggerarbeiten. Der Grundwasserspiegel in Berlin ist hoch. Monatelang musste man Wasser aus der Baugrube pumpen, bevor man das Fundament einer riesigen Betonwanne gießen konnte. 180 Meter lang, 86 Meter breit und 11 Meter tief. Dieses Fundament ist eines der wenigen Dinge, die heute noch vom Palast der Republik vorhanden sind. Allerdings kann man es nicht sehen. Am 2. November 1973 legte Erich Honecker den Grundstein. Zum 9. Parteitag der SED im April 1976 sollte das Gebäude fertig werden. Um diesen engen Zeitplan einhalten zu können, wurden Arbeitskräfte, Technik und Material aus Baustellen im ganzen Land abgezogen und nach Berlin beordert. Durchschnittlich arbeiteten 2000 Menschen vor Ort. Ein Jahr später stand bereits der Rohbau aus Stahlträgern und 8 Betonkernen. Den Stahl ummantelte man mit 750 Tonnen Spritzasbest, einer Mischung aus Asbest und Zement, die man mit hohem Druck auf die Stahlträger spritzte. Obwohl Asbest bereits Ende der 60er Jahre in der DDR verboten war, erteilte man hier eine Sondergenehmigung. Man verbaute teure Materialien aus ganz Europa. Marmor aus Italien und Granit aus Jugoslawien für Fassaden und Fußböden. Für die Fenster kupferfarbenes reflektierendes Thermoglas aus Belgien. In den Besuchertoiletten verchromte Armaturen aus Schweden. Der Asbest war aus England importiert. Die Bowlingbahn, eine der wenigen in der DDR, kam aus der BRD. Am 23. April 1976, nach weniger als 1000 Tagen Bauzeit, wurde der Palast der Republik eingeweiht. Das Gebäude war 180 Meter lang und 85 Meter breit. Im Inneren war es dreigeteilt. Richtung Berliner Dom lag der Plenarsaal für die 500 Abgeordneten der Volkskammer der DDR. Diese arbeiteten ehrenamtlich neben ihren Hauptberufen und kamen nur 2 bis 3 Mal im Jahr dort zusammen. Am gegenüberliegenden Ende des Gebäudes war der große Saal mit Platz für 5000 Menschen. Durch ein System an vertikalen Trennwänden, schwenkbaren Parkettteilen und absenkbaren Deckenelementen ließ sich der Raum fast beliebig verkleinern. Kein Veranstaltungsraum der DDR war besser ausgestattet. Es gab eine Hightech-Licht- und Tonanlage, 2 Großbildübertragungswände, Radio- und TV-Studios und 50 Kabinen, wahlweise für das Dolmetscherteam oder die Presse. Zwischen diesen beiden Sälen lagen die Foyers, die sich über 5 Geschosse zogen, die durch 16 Rolltreppen und 4 Aufzüge miteinander verbunden waren. Darin hingen tausende kugelförmige Lampen. Wenn sie nachts leuchteten, wirkte der Palast wie ein Lampenladen. Erichs Lampenladen nannte man ihn. Das Foyer war vollkommen offen gestaltet und auch nicht nur zu Veranstaltungen, sondern täglich von 10 bis 24 Uhr geöffnet, wie Restaurants, Bars und Kneipen auch. Im Foyer vor dem Volkskammersaal war ein massives Bronzerelief angebracht. In der Mitte des Hauptfoyers, es nahm das 2. und das 3. Geschoss ein, stand eine 5 Meter hohe gläserne Skulptur, die in abstrakten Formen eine Blume darstellen sollte, aber eher an einen saturnartigen Planeten mit mehreren Ringen erinnerte. An den Wänden hingen 16 riesige Gemälde, in starken Farben, jedes 2,80 Meter hoch, aber alle unterschiedlich breit. Das DDR-Kultusministerium hatte sie in Auftrag gegeben, mit dem Thema »Dürfen Kommunisten träumen?« Die Auslegung des Themas war erstaunlich vielfältig und kritisch. Man sah darauf eine Familie auf einem Hügel über einer grauen Stadt, in der Industrieschlote qualmen. Männer und Frauen auf einer Baustelle, Nackte am Strand. Einen Blumenstrauß mit sehr vielen roten Blüten. Ikarus und einen Astronauten. Die meisten dieser Bilder sind heute im Besitz des Deutschen Historischen Museums. Im Palast der Republik gab es 12 Restaurants, Bars und Kneipen für 1.452 Gäste. Dazu im Sommer noch 322 Plätze auf der Terrasse. Im Keller war der Jugendtreff. Eine Mischung aus Disco und Jugendzentrum mit Billardtischen und einer höhenverstellbaren Tanzfläche. 1.700 Menschen arbeiteten im Palast. Ein Drittel davon in der zentralen Küche, die alle Restaurants versorgte. Nicht nur die Restaurants waren beliebt, auch ihre Ausstattung. Gegessen und getrunken wurde von Tellern und aus Tassen mit Goldrand und den verschlungenen Initialien PDR. Gerne wurden sie stibitzt und mit nach Hause genommen. Sie waren ja ohnehin Volkseigentum. Geschirr musste ständig nachproduziert werden. Auch heute kann man es auf den Aktions- und Kleinanzeigenportalen im Internet kaufen. Obwohl im Palast der Republik auch die Volkskammer tagte, waren nur 8% aller Veranstaltungen politischer Natur. 92% waren kulturell. Durchschnittlich besuchten täglich rund 12.000 Menschen den Palast. Es fanden 21.000 Events statt, mit insgesamt 60 bis 70 Millionen Besuchern. Darunter Auftritte von Harry Belafonte, Aufführungen des Bolschoi-Theaterballetts, Lesungen von Günter Grass, Theater von und mit Friedrich Dürrenmatt und Bälle jeglicher Art. Es traten Nana Mouskouri, Roland Kaiser, Udo Lindenberg und Carlos Santana auf. Weil man sich die vielen Stars eigentlich nicht leisten konnte, wurde oft die Hälfte des Honorars in Sachwerten wie Meißner Porzellan bezahlt. Denn die Eintrittspreise für die Bevölkerung hielt man so niedrig, dass sie für jeden erschwinglich waren. 2/3 der Kosten des Palasts der Republik wurden staatlich subventioniert. Oft waren Veranstaltungen auch kostenlos, wenn im Foyer Bands spielten, die neueste Mode präsentiert wurde oder man es in ein Spieleparadies für Kinder verwandelte. 14 Jahre ging es so. Am 7. Oktober 1989 feierte man im Palast der Republik das 40-jährige Staatsjubiläum der DDR. Michail Gorbatschow war dabei. Bereits seit einem Monat demonstrierten Menschen überall für Reisefreiheit, gegen die Staatssicherheit und für Reformen. Knapp 2 Wochen später trat Erich Honecker zurück. Sein Nachfolger Egon Krenz versprach Neuerungen, die für alle schneller kamen als erwartet. Am Abend des 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer. Im Palast der Republik fand währenddessen ein Pop-Klassik-Konzert statt. Knapp 4 Monate später, am 18. März 1990, wurde die erste freie Volkskammerwahl im Palast der Republik abgehalten. Die Wahlurne war gläsern, als Symbol für die neue Transparenz. Über 2000 Journalisten berichteten vor Ort darüber. Mit 48% der Stimmen gewann die konservative Allianz für Deutschland. Der Sozialismus war abgewählt. Einen weiteren Monat später stellte man bei einer Routineinspektion Asbestfasern in der Luft des großen Saals fest. Obwohl die Fasern unter dem damaligen Grenzwert lagen, diskutierte man offen, aber zäh über eine mögliche Sanierung. Währenddessen überstürzten sich die politischen Ereignisse. Am 1. Juli trat die Wirtschafts- und Währungsunion in Kraft. Die Plätze im großen Saal blieben zunehmend leer. Vermutlich investierten Menschen ihre D-Mark lieber in Reisen oder Dinge, die es in der DDR nur begrenzt gegeben hat. Am 23. August beschlossen die Abgeordneten der Volkskammer im Palast der Republik den Beitritt der DDR zur BRD. Das Asbestproblem blieb. Mitte September forderten die verunsicherten Beschäftigten, dass das Gebäude saniert werden sollte. Und das Parlament kam der Forderung nach. Am 19. September 1990 schloss der Palast der Republik seine Tore. Er sollte sie bis auf einige Ausnahmeveranstaltungen nicht mehr öffnen. Wenige Monate nach der Wiedervereinigung ging es allerdings schon darum, ob man den Bau nicht besser gleich abreißen sollte. Er stand auf einmal als Symbol eines Unrechtsstaats da. Sollte man dafür geschätzte 200 Millionen Mark Sanierungskosten ausgeben? Der Palast beschäftigte viele Köpfe, wie zum Beispiel auch das Gremium, das den Umzug der Regierung von Bonn nach Berlin vorbereitete. Auf der Spreeinsel, wo der Palast lag, sollten zukünftig das Wirtschafts- und das Außenministerium stehen. 1993 wurde ein offizieller Wettbewerb dazu ausgeschrieben, mit der verbindlichen Vorgabe, dass der Palast abgerissen werden sollte. Das erinnert stark an die Neugestaltung des Leipziger Karl-Marx-Platzes, bei deren Ausschreibung die Kirche St. Pauli längst zum Abriss markiert worden war. Obwohl beim Palast der Republik öffentlich darüber gestritten werden konnte, änderte es dennoch nichts am Ergebnis. Vor allem die Menschen in Ostberlin protestierten gegen den Abriss, sammelten bis Anfang 1994 60.000 Unterschriften gegen die vorschnelle Entscheidung. Bei einer Umfrage der größten deutschen Boulevardzeitung waren 86% der Menschen für eine Sanierung. Der Palast gehöre erhalten, weil er für die guten Zeiten stehe, die es in der DDR gegeben habe. Gleichzeitig engagierten sich mehrere Vereine für einen Abriss, denn an der Stelle des Palasts sollte das 1950 gesprengte Stadtschloss wieder aufgebaut werden. Es stelle die historische Mitte der Stadt dar. Umliegende Gebäude wie der Dom und die Allee unter den Linden würden sich darauf beziehen. Man müsse dieses städtebauliche Ensemble wiederherstellen. Allerdings gehörten zu dieser Zeit zu den umliegenden Gebäuden auch das Außenministerium und das Senatsratsgebäude, beide sozialistische Vorzeigebauten. Die Befürworter der Schlosslösung waren mit mehr Kapital ausgestattet und wussten, wie sie medienwirksam für ihr Anliegen werben konnten. Im Sommer 1993 initiierte der Unternehmer Wilhelm von Bodin zusammen mit seinem Förderverein Berliner Schloss eine Kampagne. Er ließ eine Attrappe des einstigen Schlosses vor dem Palast der Republik aufbauen. 40 LKWs lieferten Stahlgerüste, auf die man Stoff spannte, der mit der Fassade des barocken Schlosses bemalt worden war. 15 Monate stand diese Vision auf dem Marx-Engels-Platz, dem man in diesem Zeitraum seinen historischen Namen Schlossplatz zurückgab. Ganz offensichtlich konkurrierten hier auch zwei Systeme miteinander. Die Palastfraktion, die reden wollte und auf die Macht der Masse hoffte, und die Schlossfraktion, die mit viel Geld Lobbyarbeit betrieb und auf die Macht der Propaganda setzte. Entschieden wurde im Mai 1995 zunächst weder für noch gegen einen Abriss, sondern für die Asbestsanierung. Dafür musste der gesamte Palast der Republik zurückgebaut und entkernt werden. Es wurden unter anderem Marmor- und Granitplatten, Geschirr und Stühle verkauft. Dadurch nahm man immerhin 4,6 Millionen D-Mark ein. Viele Teile der Ausstattung und des Inventars wurden auch eingelagert. Bis 2001 sanierte man das Gebäude. 143 Millionen D-Mark kostete das, bis vom Palast der Republik nur noch der Rohbau übrig war. Was aber nun damit geschehen sollte, war noch immer nicht geklärt. Eine Kommission aus 17 internationalen Experten sollte Empfehlungen zur Zukunft der historischen Mitte Berlins erarbeiten. Nach anderthalb Jahren Arbeit, im April 2002, schlug sie den Abriss des Palasts vor und den Bau des Schlossgebäudes für eine öffentliche und kulturelle Nutzung. Darin sollten mehrere wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheksbestände untergebracht werden. Unter dem Dach einer Institution, die sie Humboldt-Forum nannten. 3 Monate später folgte der Bundestag der Empfehlung. Im Mai 2003 war die Asbestsanierung beendet. Ein Verein gründete sich, der sich für die zwischenzeitliche Nutzung des Rohbaus einsetzte. Er organisierte zwischen dem 4. und 26. Juli 117 Führungen. 4.334 Menschen schauten sich den Palast an. Im September 2003 führte ein Dirigent zusammen mit 80 Musikern des Brandenburgischen Staatsorchesters den Wagner-Komplex auf. Die Musiker saßen auf verschiedenen Ebenen des Gebäudes und waren nicht oder kaum sichtbar. Das Publikum stand und wurde so musikalisch durch den Palast geführt. Aber auch diese beeindruckende Demonstration, wie das Haus noch immer kulturell zu nutzen war, änderte nichts an der Haltung der Bundesregierung. Im November 2003 wurde der Abriss des Palasts beschlossen. Bis dahin durfte das Gebäude aber kulturell genutzt werden. 2 Jahre lang wurde der Palast der Republik ein popkulturelles Labor der Hauptstadt. In einem Event flutete man das 500 Quadratmeter große Untergeschoss, durch das man mit dem Schlauchboot fahren und Fassadenteile auf- und umbauen konnte, um sich eine eigene Stadt zu errichten. Die Gruppe Einstürzende Neubauten spielte ein Konzert. Die Choreografin Sascha Walz ließ ein Tanzensemble in einer Mischung aus Extremsport und Performance über leuchtend grünen Kunstrasen rennen, tanzen, turnen, fallen. Im August 2005 zog sich ein künstlicher Berg, eine papierbespannte Stahlkonstruktion, vom großen Saal durch das Foyer, das Gebäude und über die Fassade. Man konnte darin herumlaufen und 4 Stunden am Tag wurden darin 30 Performances parallel aufgeführt. Der Abschied vom Palast der Republik war lang. Weil in über 900 Veranstaltungen, besucht von mehr als 500.000 Menschen, immer wieder das Potenzial des Ortes im experimentierfreudigen Berlin gezeigt wurde. Und so diskutierte man weiter über den Palast. Nun ging es nicht mehr um das Gute der DDR-Vergangenheit, sondern um die Zukunft des Ortes in der neuen Hauptstadt. Trotzdem votierte der Bundestag am 19. Januar 2006 erneut für den Abriss. Und so begann im Februar 2006 das langsame Sterben des Palasts der Republik. Fast 3 Jahre dauerte es. 19.300 Tonnen Eisen und Stahl wurden entsorgt. Dazu 56.000 Tonnen Beton und 500 Tonnen Glas. Im Dezember 2008 lag an der Stelle, an der der Palast einst stand, eine Brache. 12 Jahre später, am 16. Dezember 2020 wurde an seiner Stelle nach 8-jähriger Bauzeit das Humboldt-Forum eröffnet. Das Gebäude ist in der Form des alten barocken Schlosses erbaut und auch seine Fassade ist ihm nachempfunden. Nach außen ist es das Herrschaftsgebäude eines anderen nichtdemokratischen Regimes. Im zeitgenössisch gestalteten Inneren versammelt es unter anderem Kunst aus der Kolonialzeit. Allerdings bemüht man sich im Humboldt-Labor auch darum, sich mit aktuellen Wissenschaftsdebatten auseinanderzusetzen. Überall im Haus begegnet man auch Resten des Palasts der Republik. Ein Teil des alten Bronzereliefs aus dem Foyer hängt im Treppenhaus, ebenso eines der 16 Bilder der träumenden Kommunisten. Es gibt Videos, die zeigen, wie man den Raum in der Zeit der Zwischennutzung bespielt hat und solche, in denen man sich alte Veranstaltungen aus DDR-Zeiten anschauen kann. Im Restaurant sind Teller des Palasts ausgestellt. Ein kleiner Teil des Betons des Palasts hat eine Künstlergruppe zermahlen und in 110 Buchstaben gegossen. Sie ergeben die Namen aller Architekten, die an diesem Ort gebaut haben. Der Buchstabenfries hängt im Foyer der Veranstaltungssäle im Erdgeschoss. Auch ein Stück Fassade gibt es hier wieder. Ein Künstler hat ein Raster aus verschiedenen Orangetönen in das Treppenhaus über dem Hofportal 5 gemalt. Wenn es dunkel wird, leuchtet so durch die Fenster in der barocken Fassade das Antlitz des Palasts der Republik hindurch.